in die alten Wasser, in andere Zorn, in schreckliche Scharn verwandelt wieder kämen. So geehrt und los und drückte von Jahr zu Jahr die unerhörte Schlacht, das weit hüllt in Dunkel und Blässe das Haupt der Menschen. Wer brachte den Fluch? Von heut ist er nicht und nicht von gestern. Und die zuerst das Maß verloren, unsere Väter wussten es nicht. So lang, zu lang schon treten die Sterblichen sich gern aufs Haupt, den Nachbar fürchtend. Und unstet irren und wirren dem Chaos gleich, dem gernen Geschlecht die Wünsche nach und wild ist und verzagt und kalt von Sorgen.